Mich macht das auch sehr betroffen, dass hier draußen Linke demonstrieren. Ich zähle mich selbst zu den Linken. Ein schöner Abend mit alten Freunden. Wir gehen zusammen nach Haus. Hier bei uns im deutschen Lande gehen langsam die Lichter aus. Am Haus an der Ecke steht Deutschland verrecke. Das haben die Zecken gemacht. Dumme Parolen, die sie majolen. Ich glaub, sie wollen nach. Und wir singen laut Zeckenschwein. Du musst nicht traurig sein. Du musst es akzeptieren. Deutschland wird wieder marschieren. Zeckenschwein. Wo sie mal sitzen, besoffen und zugekippt. Ständig am Betteln mit schmieriger Kleidung, alles total versifft. Als sie uns sehen beim Vorübergehen, schreien sie Nazis raus! Doch das gibt uns gar nicht, das ist uns egal. Wir lachen sie einfach nur aus. Zeckenschwein, du musst nicht traurig sein. Du musst es akzeptieren. Deutschland wird wieder marschieren. Zeckenschwein, sieh es doch endlich ein. Du bist als Verlierer geboren. Und das Deutsche Reich zum Siegen auserkoren. Ach, schau mal, Zeckenschwein. Du könntest irgendwo am Ende dieser Welt sein. Das wäre doch viel besser für uns beide. Du bräuchtest nie mehr hierher zurückkommen. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nie mehr. Dieses nette kleine Liedchen trällern. Zeckenschwein, du musst nicht traurig sein. Du musst es akzeptieren. Deutschland wird wieder marschieren. Zeckenschwein, sieh es doch endlich ein. Du bist als Verlierer geboren. Und das Deutsche Reich zum Siegen. Gib mir ein H! H! Gib mir noch ein H! Noch ein H! Und was heißt das jetzt? Ha! Ha! Die Bullen! Los, Abmarsch! Kriminalpolizei, Sie sind vorläufig festgenommen. Was? Wieso? Sie wissen doch ganz genau, wieso.